Dank für den Tanz. Es tut mir leid, dass du erschöpft. Die Musik setzte gerade erst ein. Dank für den Tanz. Such Begeisterung jetzt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. In deinem Haar ist ne Rose, deine Schultern sind groß. Du trugst dieses Kostüm schon immer. So mach laut die Musik, lass sprudeln den Wein. Halt ein auf dem Parkett, das Parkett ist fein. Wir brauchen doch tiefer gehen immer. Dank für den Tanz, ich hör verheiratet sind wir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Dank für den Tanz und das Kind einst in dir. Sollten eine Tochter oder ein Sohn uns sein. Da ist nichts, was ich tue, als zu fragen, ob du bist so verzweifelt wie ich und so besonnen. Wir sind eins uns im Geist, sind auf Höhe der Zeit, gemeinsam in Panik. Wir fragen uns, ob wir treffen so eine Art von Abkommen. Es war schön, kam schnell ran, standen vorn und hinten an, in der Schlange am Tempel der Freude. Doch das Grün war so grün und das Blau war so blau. Ich war so ich und du warst es auch. Die Krise war leicht wie eine Feder. Danke für den Tanz. War die Hölle, war ein Quell, Spaß allein. Dank für all die Tänze. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.